Das staatliche Amt für Briefmarkenemission Koreas gab die zwei einzelnen Briefmarken heraus, die die Maisverarbeitungsfabrik Pyongyang und den U-Bahn-Zug darstellen. Die Briefmarken zeigen das Panorama der Maisverarbeitungsfabrik Pyongyang, die anlässlich des 70. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas herrlich errichtet wurde, und den U-Bahn-Zug, den die Arbeiter des Vereinigten Elektrolokomotivenwerkes Kim Jong-tae bauten.